ist Jehova, Gott aller Schöpfung. Er ist Jehova, Gott Herr Allmächtiger, die Salbe Gileads, der Fels der Zeiten. Er ist Jehova und der Gott, der dich heilt. Er ist, der sagt, ich bin der Gott des Abrahams. Jehova Shalom, der Gott, der Friede führst, der Gott von Israel, der ewig Seiende. Er ist Jehova und der Gott, der dich heilt. Sing Halleluja, sing Halleluja, sing Halleluja, sing Halleluja. Er ist Jehova, Gott Herr Allmächtiger. Er ist Jehova und der Gott, der dich heilt. Jehova Ire, er will Versorger sein, Gott der Errettung, Gott der Messias. Er gab uns seinen Sohn, durch Jesus wir ihn sehen. Er ist Jehova und der Gott, der dich heilt. Sing Halleluja, sing Halleluja, sing Halleluja, sing Halleluja. Er ist Jehova, Gott Herr Allmächtiger. Er ist Jehova und der Gott, der dich heilt. Seinen Sohn, durch Jesus wir ihn sehen. Er ist Jehova und der Gott, der dich heilt. Sing Halleluja, sing Halleluja.